Sonntagnachmittag, Linie 6. Wir sind mit Mikro und Walkman unterwegs, um uns mal ausnahmsweise nicht den geilen Blicken der männlichen Fahrgäste ohnmächtig und unwidersprochen auszusetzen. Im Gegenteil, wir wollen den Spieß einmal umdrehen, sie mit unserem Wertesystem, unserer Sichtweise konfrontieren und sehen, wie sie sich vom Mikro winden und welche Einreden ihnen einfallen, ihre schamlosen Blicke zu rechtfertigen. Wir waren also auf der Suche nach einem Mann mit diesem typischen taxierenden Blick. Wir fanden ihn auf Anhieb. Schön, darf ich Sie noch was fragen? Was geht's denn? Ich habe so das Gefühl, Sie gucken mich immer an. Stimmt das? Ja, macht man ganz unbewusst. Das machen Sie ganz unbewusst? Ja, das macht man ganz unbewusst, ohne dass man sich dabei was denkt. Oder was. Machen Sie das nicht, dass Sie jemanden mal angucken tun? Nee, ich mache das eigentlich, ich gucke mal so rum, aber ich gucke nicht so eine Person ständig von oben bis unten an. Braucht man ja nicht was Schlechtes dabei zu denken. Sie sagen das so, als wenn Sie mir unterstellen würden, ich würde denken, dass Sie was Schlechtes denken. Also Sie gehen davon aus, ich denke... So ist das nicht, nee. So ist das auch nicht. Und was denken Sie dann überhaupt? Das ist ja überhaupt gar nicht so. Ich bin vollkommen entspannt. Ich bin jetzt vom Sport gekommen und ich bin an und für sich innerlich ganz ruhig. Und dann betrachte ich mir irgendwie so die Leute so und... Ich tue mir so sehr mein Urteil so bilden drüber, aber nicht indirekt jetzt so, aber eben macht er nichts. Aber ich finde das gar nicht so entspannt. Also für mich ist es nicht entspannt, in der U-Bahn zu fahren und dann immer so von oben bis unten anzugucken. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Ich habe von oben bis unten an. Da sind die falsch, haben Sie was Falsches gedacht, dass ich es vor von oben bis unten angeguckt habe. Das ist schon aggressiv, was Sie sind. Das ist schon ein aggressiver Ausdruck, was Sie benutzen jetzt. Was habe ich denn benutzt? Weil Sie gesagt haben, ich habe Sie von oben bis unten angeguckt. Das ist doch nicht schön von Ihnen, was Sie jetzt sagen tun. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass es so war. Sie sehen, da sind doch nettes Mädel, sind doch nettes Mädchen, gutes nettes Mädchen. Hat aussehen. Der Ausdruck, der passt doch ja nicht zu Ihnen. Darf ich dich mal was fragen? Ja, was denn? Wir haben das Gefühl, du guckst uns so an die ganze Zeit, stimmt das? Nee. Aber es ist schon so, dass du am Anfang so erstmal genau geguckt hast und zwischendurch immer nochmal? Nee, überhaupt nicht. Ich hab darüber nachgedacht, über was ganz anderes. Ich habe nicht bewusst geguckt. Vielleicht funktionieren deine Augen alleine. Ich habe euch nicht angeguckt. Warum? Ich gucke halt immer mal rum, ja, aber nicht bewusst. Hast du dich angemacht gefühlt dadurch? Vielleicht ist angemacht zu viel gesagt, aber schon beobachtet. Also ich hatte das Gefühl, ich kann nicht hier einfach stehen für mich, sondern irgendjemand ist da, der mich so beobachtet und der mir natürlich auch was wegnimmt. So, ne? Ja, ich kann nur sagen, dass es von mir aus so nicht stimmt, weil ich habe über was ganz anderes nachgedacht eigentlich die ganze Zeit. Und ja, also wenn, dann tut es mir leid, aber das war also von mir aus subjektiv überhaupt nicht so, weil ich habe total über was anderes nachgedacht. Ich würde Sie gerne mal was fragen. Und zwar fällt mir auf, dass Sie die Frau in der Ecke ein bisschen deutlich angucken die ganze Zeit. Stimmt das? Wieso denn? Ja, das frage ich, ob das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Mir fällt auf, dass Sie da sehr oft hingucken. Ja, dazu habe ich meine Augen. Also. Und wenn mal ein schöner Mann da ist, da gucken wir auch. Ja. Verständlich. Dafür ist auch ganz normal. Ich kann nicht sagen, dass man sich belästigt fühlt irgendwie. Ja. Also mir ist es oft sehr unangenehm, wenn ich so von oben bis unten angeguckt werde in der U-Bahn. Das Gleiche, wenn mich jemand von oben bis unten... Bleib ich stehen und guck mir richtig an. Ja, ja, wenn auch meine Frau mit mir geht. So, und wie, was meinen Sie, wie das für die Frau ist? Wenn ich schicke Beine sehe, ich schüge mir das an, da sieht man nicht alle Tage. Und was meinen Sie, wie das für die Frau ist? Ich weiß nicht, ob sie das weiß, ich weiß ja das nicht. Also viele Frauen finden das unangenehm. Ja, das weiß ich auch. Das wäre mir auch unangenehm. Aber trotzdem, die geht und ich schaue mir nochmal nach. Also der Unterschied ist ja wahrscheinlich, dass Sie von Frauen nicht sehr oft angeguckt werden, oder? Vielleicht das schon. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Das fällt Ihnen nicht auf, oder? Mich haben ja Frauen gerne. Wie bitte? Mich haben Frauen gerne. Ich habe auch Glück bei den Frauen. Ja? Ja, sicher immer. Das freut mich für Sie. Danke. Ich bin auch schon 57, was soll's. Ich habe immer Chancen. Uns ist bei dieser Aktion noch einmal klar geworden, was hinter den Blicken von dem Mann auf die Frau steckt. Ein Machtverhältnis, das auf einer zwar nicht ausgesprochenen, aber spürbaren Gewaltandrohung aufbaut. Sie sind entspannt und denken sich nichts dabei. Oder auch doch, egal. Sie sind diejenigen, die ungehindert diese Welt durch ihre Brille und ihre Fantasien betrachten. Wir sind die Objekte dieser Betrachtung.